1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das Wochenende, das lange Wochenende ist rum. Wir sind wieder da, ihr seid auch da. Ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Talkwoche, wie immer mit einer offenen und freien Themensendung. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Pascal und Pascal ist 31 Jahre alt. Hallo, ja, Pascal. Guten Morgen. Guten Morgen. Pascal, guten Morgen. Um was geht's? Ja, bei mir geht's darum, dass ich schon seitdem ich 14, 15 Jahre alt bin, also war, ja, an Angststörungen und an Panikattacken leide. Ja, wie zeigen die sich? Das zeigt sich, es kann beim Einkaufen sein, das kann mit der Bahnfahrt sein oder so, dass ich ganz einfach raus muss aus der Situation. Das heißt, das ist so schlimm, dass ich dann in manchen Situationen einfach diesen Ort voll Panik, also wirklich panikartig verlassen muss. Also du bist in einer Straßenbahn, nehmen wir mal an, du hast dich da rein gewagt. Ja, wagst du dich überhaupt noch in Straßenbahnen? Also ich muss sagen, mittlerweile schon wieder oder Busse, dadurch aber, dass ich halt Medikamente jetzt nehme. Verstehe. Da ich ja was dagegen getan habe. Trotzdem nochmal das Gedankenspiel. Du sitzt in einer Straßenbahn, womöglich in einer U-Bahn. Die U-Bahn fährt durch eine Röhre. Ja. Und in dem Moment überkommt dich diese schlimme Angst und Panik. Da kannst du ja nicht raus. Was machst du denn dann? Dann bin ich auf jeden Fall, also spätestens bei der nächsten Station bin ich dann draußen, auch wenn das nicht mein Ziel ist. Ja. Und dann muss ich mich erstmal wieder sammeln und versuchen zu beruhigen und möglichst dann auch nach oben an die frische Luft. Ne? Ich würde gerade sagen, da unten in so einem U-Bahn-Schacht, da sind ja auch viele Menschen. Das ist ja wahrscheinlich für jemanden, der unter dieser Angst leidet, auch gerade nicht ein schöner und guter Ort. Nee, überhaupt nicht. Also große Menschenansammlungen, so wie Enge und so, das meide ich sowieso bis heute. Das wirkt sich auf mein Leben total einschränkend aus. Immer zum Beispiel? Noch. Ja, zum Beispiel also auf Geburtstagspartys gehen oder irgendwelche Feiern, obwohl ich jetzt nicht so der Typ bin, der jetzt großartig immer Rambazamba haben muss. Hm. Aber das geht halt nicht. Ja, du sagst, du bist heute 31 Jahre alt von deinem 14., 15. Lebensjahr. Das ist ja dann eine sehr lange Zeit, deine ganze so Pubertät, Spätpubertät und frühe, späte Jugend hast du damit verbracht. Was machst du beruflich? Also ich bin zurzeit durch diese Angststörung sowieso, also ich habe meine Arbeitsstelle verloren. Was war das für eine Arbeit? Das war eine Arbeit, ich habe da einen Recyclinghof geleitet. Mhm. Und ich habe dadurch auch, also ich führe es am Ende auf die Angststörungen, auf die Panikattacken zurück, letzten Endes, weil das dann auch, das war praktisch die ganze Schiene mit Depressionen und alles. Das ging einher mit Depressionen dann noch? Ja, auch. Und ich habe deswegen, ich schieb's darauf, dass ich auch meine Arbeit verloren habe und bisher auch keine Arbeit lange halten konnte. Ja, also im Moment keine Arbeit. Hast du eine Freundin oder bist du verheiratet? Nein, ich bin schwul. Du bist schwul. Hast du einen Freund? Ja, habe ich, ja. Und das funktioniert mit dem Freund? Ja, er weiß natürlich Bescheid. Also ich habe ihn natürlich von Anfang an darüber in Kenntnis gesetzt, habe ihm das natürlich alles gesagt. Er zeigt Verständnis dafür, ja, auf jeden Fall. Und aber, auch seine Familie. Das schränkt natürlich dann euer Leben dann auch enorm ein, weil ihr könnt ja eben gemeinsam dann nicht so viel machen, wie man normalerweise macht. Du kannst Geburtstagsfeiern geht nicht, Disco geht wahrscheinlich nicht, Kino geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, also ich habe natürlich jetzt schon was dagegen unternommen, weil das mich natürlich so eingeschränkt hat. Also wenn es noch weitergegangen wäre, hätte ich das Haus nicht mehr verlassen können. Du nimmst Medikamente ein? Ich habe Medikamente eingenommen. Das heißt, ich habe mir eine Psychologin ausgesucht. Ja. Und gehe jetzt seit über einem Jahr jetzt zur Psychotherapie. Und habe mir einen Psychiater, die mir dann auch empfohlen. Und dann hast du dann auch nach einiger Zeit, also zuerst mit pflanzlichen Mitteln und dann später mit... das heißt, du fährst da zweigleisig, da ist ja einmal die Psychotherapie. Ja. Und dann auch die Medikamentenbehandlung durch den Psychiater. Ja. Klingt ja so, als wärst du dann so auf dem guten Wege und es ging bergauf. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, auch um die Leute, also ich werde ja nicht der Einzige sein auf der Welt, Nein. der dieses Problem hat. Ich denke, da gibt es natürlich sehr viele Leute. Sehr viele. Und ich kann wirklich nur mal einen Aufruf starten, dass die Leute, die darunter leiden und sich bisher nicht getraut haben, sich professionelle Hilfe zu holen, dass diese Leute sich einfach das, zu diesem Schritt doch entschließen sollen. Ich weiß, wie schwer dieser Schritt ist. Du warst jetzt vor einem Jahr, sagst du, zum ersten Mal bei einem Psychologen. Genau. Hm. Warum erst so spät? Ja, warum erst so spät? Ich habe mich, wie ich eben schon sagte, der Weg dahin ist sehr, sehr schwer. Also viele Leute denken, und ich bin da keine Ausnahme, ich habe wirklich gedacht, also was sollst du bei einem Psychologen? Du bist ja nicht verrückt. Ach so, so hast du wirklich... Psychiater? Du so, bist ja nicht bekloppt. Aber das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man unter so einer Störung leidet. Ja. Ist es ja nun völlig klar, dass man nicht bekloppt ist, sondern das ist eine seelische Erkrankung. Ja, von vielen Leuten oder so wie von meiner Familie wird das gar nicht so richtig oder wurde gar nicht so anerkannt. Also wenn ich da so eine Panikattacke gekriegt habe und ganz zu Anfang die ersten Jahre wusste ich ja nicht mal selber, was es war. Und also dann wurde halt immer gesagt, stell dich nicht so an. Ne? Ja, natürlich. Also große Überwindung gekostet, da hinzugehen. Und jetzt seitdem du da bist, geht es dir besser und du würdest sagen, auf jeden Fall sollte man das machen. Man sollte es auf jeden Fall machen. Auch wenn man da eine große Angst vor hat und erst etwas blockiert ist, auf jeden Fall machen, versuchen. Man soll es auf jeden Fall versuchen und selbst wenn einem jetzt Medikamente vorgeschlagen werden, ist das ja nicht... man soll es auf jeden Fall versuchen. Also bei mir war es so, ich habe diese Medikamente, die haben natürlich eine positive Wirkung gezeigt, hatten natürlich aber auch dementsprechend Nebenwirkungen und zwar zum Beispiel eine Nebenwirkung war, dass ich innerhalb von 3 Monaten 15 Kilo zugenommen habe. Nicht so schön. Ja, nicht so toll. Und andere Nebenwirkungen halt, dass einem mal übel ist und so weiter, aber das ist... Hast du denn das wieder im Griff mit der Zunahme? Ich habe es jetzt noch gar nicht so lange abgesetzt wieder, ne, weil das war halt auf Anraten. Ich habe die nur 3 Monate genommen und jetzt soll ich halt natürlich dann was anderes kriegen, wenn es wirklich nicht geht. Ne, aber ich merke natürlich schon anhand, dass ich die Medikamente diese 3 Monate oder 3,5 Monate genommen habe. Es geht mir auch ohne Medikamente besser. Ja. Ne? Also ich finde auch, dass man Medikamente grundsätzlich im seelischen Bereich nicht verteufeln sollte. Es gibt Erkrankungen, da sind die sehr notwendig und sehr richtig und eine zusätzliche Therapie oder wirken Therapie unterstützend. Hast du eine Ahnung, woher du diese Angststörungen hast, wo die Ursachen liegen? Das wusste ich vorher nicht den Grund und also das hat die Psychotherapie mit meiner Psychologin, die hat das schon ans Licht gebracht. Und bei mir liegt das halt in meiner Kindheit begraben. Okay, davon war ich jetzt ausgegangen, aber was war denn da in der Kindheit? In der Kindheit war natürlich teilweise war es schön, ich will nicht alles verteufeln, was da gewesen ist, aber es war halt so, dass meinen Eltern oft die Hand ausgerutscht ist, besonders meinem Vater. Und auch gegen meiner behinderten Schwester gegenüber. Also kann man sagen, dass so Angst schon in der Kindheit eine Rolle gespielt hat? Du hattest Angst vor deinem Vater. Es gab bei mir immer ein gewisses Gewaltpotenzial, was natürlich für ein Kind immer schlimm ist. Und das kann dann solche Sachen verursachen, langfristig und fürs spätere Leben. Das kann solche Sachen, also man lernt praktisch, oder in meinem Fall bin ich halt mit der Angst aufgewachsen. Verstehe. Und der Körper gewöhnt sich halt auch daran. Und es war ja auch schon so ein Grund, warum ich jetzt was dagegen unternommen habe, weil es ist ja nicht dann nur die Seele, die krank ist, sondern der Körper kann auch mit der Zeit krank werden, was bei mir dann auch der Fall war. Was war es bei dir? Also bei mir hat sich das geäußert zum Beispiel, ich habe dann das Meniere-Syndrom bekommen. Das ist was? Das ist, das kommt aus heiterem Himmel. Das ist einfach ein Gehörverlust auf einem Ohr mit Drehschwindel und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Es ist nichts Lebensbedrohliches. Das kommt und geht. Das ist aber halt so eine Sache. Ne? Da sieht man, wie vielfältig die Zusammenhänge sind. Ja. Ich freue mich, dass es dir einigermaßen besser oder gut wieder geht und dass du auf dem Weg der Besserung bist. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Ja. Und finde es schön, dass du angerufen hast, um einfach mal Leute anzusprechen, die uns zuschauen und zuhören, die unter den gleichen Erkrankungen leiden. Und das höre ich ja auch so oft, die sagen, ich habe Angst und traue mich nicht dahin zu gehen. Wenn ein Betroffener sagt, ich war da und mir hat das geholfen, hat das ein großes Gewicht. Und daher danke ich dir für deinen Anruf, Pascal. Ja, bitte. Und wünsche dir alles Gute weiterhin. Ja, ich dir auch. Dir und deinem Liebsten. Auf Wiederhören. Jo, danke. Tschüss. Tschüssi. So, ihr Lieben, wer ist hier? Hier ist Nikita. Nikita ist 18 Jahre. Hallo, Nikita. Hallo Domian. Och, ein Mann ist das. Ja. Ich hätte jetzt eine Frau vermutet. Ja, nee, in östlichen Teilen der Erde ist das schon ein Männername. Genau, ein Frauenname ist es, glaube ich, in... Ja, Frankreich. Und, Elton John sang ja. Genau. Kiefer, genau. Ja, aber da ging es, glaube ich, um eine Russin, ne? Ging es da, glaube ich. Nee, in Russland ist eigentlich... Nee, das ist bestimmt eine Französin gewesen. Ach so. In Russland ist das eigentlich schon ein Männername. Aber auf jeden Fall bist du ein Mann. Ja. Mit allem drum und dran. Ganz genau, mit allem drum und dran. 18 Jahre alt. Ja. Um was geht's in die Kita? Ja, ich hatte ja ursprünglich eigentlich angerufen, als euer Thema da war, ich lebe im Luxus. Genau, hatten wir vorige Woche Mittwoch, glaube ich. Ja, genau, da habe ich nicht mehr ganz in die Durchstellung geschafft. Hallo? Ja, ja, da piepst es gerade, ja. Achso, ja, seltsames Handy. Du darfst gerne mal in die Kamera winken, meine Freundin und meine Mutter gucken gerade zu. Grüß nochmal freundlich, die Mutter von Nikita und die Freundin von Nikita. Aber erstmal zur Sache. Genau, die Freundin, wegen der ich auch eigentlich anrufe, weil... Wie heißt denn die Freundin mit Vorname? Das ist die Annabelle. Hallo Annabelle. Hallo. So, jetzt erzähl mal, Mensch. Ja, Mensch, ich ruf einfach an, um der Welt mal mitzuteilen, was für eine tolle Freundin ich eigentlich habe. Aha. Und ich mich eigentlich richtig glücklich schätzen kann und mich tausend andere Leute darum beneiden können, wenn mehr Leute sie kennen würden. Das ist ja schön, dazu beglückwünsche ich dich. Aber das hat ja mit dem Thema, ich lebe im Luxus, so nichts direkt zu tun. Ja, doch schon, weil ja Luxus muss ja nicht immer materiell sein, weil ich es halt eben erfahren habe, dass, sag ich mal, alleine durch Geld und Materialien, wovon es mir jetzt, sag ich mal, auch nicht gerade zu sehr mangelt, es auf Dauer jetzt auch nicht irgendwie nur bergauf geht. Das war aber jetzt eine kryptische Mitteilung. Geld und Materialien, an denen es mir auch nicht gerade mangelt. Nicht gerade mangelt, ganz genau. Lebst du in einer reichen Familie? Ja, ich sag mal, reich ist jetzt vielleicht übertrieben. Also ich sag mal, uns geht's schon nicht schlecht, sag ich mal. Was mangelt macht uns dann nicht? Aha, was macht der Vater vom Beruf? Er ist selbstständig. Als was? Als teilweise Makler, teilweise... Unternehmensfinanzierung, Vermittlung und so weiter. Oh, und so fort. Also ganz alles, woran sich gerade Geld verdient. Dubiose Sachen, Makler, Immobilienmakler? Nee, nichts dubiose Sachen, alles schön fein. Okay, ja, aber Immobilienmakler. Ja, genau, aber ja. Immobilien läuft ja momentan die nicht mehr so. Sehe ich ja auch alle nur mit Vorsicht, Immobilienmakler, aber egal. Ja, weiß ich ja nicht, was du schon alles erlebt hast. Nein, da muss man sehr vorsichtig sein. Die Brüder wollen einem schnell was aufschwätzen. Okay. Was machst du vom Beruf oder bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler, ich bin gerade Abiturient. Und ich hätte heute eigentlich fast meine Soziologieprüfung geschrieben, als ich dann erfahren habe, dass die auch erst später in 10 Tagen ist und die ganze Panik umsonst war. Ah ja. So, wie viel Taschengeld bekommst du? Ich bekomme eigentlich gar kein Taschengeld. Ich bekomme, sag ich mal so, Bedarfstaschengeld. Aber unterm Strich ist das eigentlich weniger, als was andere Leute kriegen. Darum wundere ich mich auch immer, wenn die sich drum beklagen, dass sie mit ihren 70, 80 Euro im Monat nicht auskommen. So, ja. Weil, keine Ahnung, ich tapp noch so ein bisschen im Nebel mit dir, wenn du sagst, ich habe mich gemeldet zum Thema Luxus. Okay, du hast eine gute Freundin. Deine Freundin ist ja wichtig. Okay, ja. Aber irgendwas muss doch da noch im Hintergrund sein. Ja, schon. Es ist halt einfach so ein gewisser Lebensstandard, den ich rausgefunden habe, leben zu können, wenn man einfach sein Geld nicht auf den Fenster wirft, wie es eigentlich die meisten Leute tun, die dann irgendwie... Was für einen Lebensstandard hast du denn? Ihren ersten Auszubildendenlohn dann da irgendwie bekommen. Was heißt, wo wohnst du? Bei deinen Eltern noch? Ich wohne noch bei meinen Eltern. Wir leben in einer schicken Neubausiedlung seit, ich weiß gar nicht, so 6, 7, 8, 9 Jahren oder so, haben wir hier mal ein Haus gebaut. Okay, da wohnst du im Haus der Eltern. Ja, genau. Wir sind halt Spätaussiedler und haben uns hier halt hochgeackert hier in Deutschland. Hast du ein Auto? Nee, leider noch nicht, nein. Leider noch nicht. Jetzt stehe ich immer noch ein bisschen ratlos da zum Thema, ich lebe im Luxus. Noch so richtig kapiere ich. Die Sache ist einfach nur die ich halt eben mitteilen wollte, dass man schon eigentlich ziemlich im Luxus leben kann. Es kommt halt eben dann nicht drauf an, irgendwie, was weiß ich, auf die Tausender, die man auf dem Konto hat. Es ist einfach irgendwie, sag ich mal, die Lebenseinstellung und vor allem auch das, wofür man sein Geld ausgibt. Weil ich meine, ich rauche nicht, ich habe keinen Golf, den ich irgendwie auftune, ich gehe nicht dreimal die Woche zu McDonald's, ich fahre nach Mallorca. Aber das Geld, du gehst nicht, du jobbst nicht nebenher. Nö, ich glaube nicht nebenher. Okay, aber dennoch brauchst du ja auch ein bisschen Geld für die Dinge, die du gerne machst. Mhm, ja. Wie geht denn das? Gehst du dann zu deiner Mutter und sagst, ja, ich brauche mal 100 Euro oder wie? Nee, also wir haben ja, ich komme ja aus, hier so aus Nordrhein-Westfalen und wir haben hier, sag ich mal, so eine Blutplasmaspenderagentur und wenn man da ein Spender wird, bekommt man 50 Euro. Und so habe ich zum Beispiel schon mehrere hundert Euro zusammengekratzt. Durch Blutspenden? Also, Blutplasma, das ist noch ein bisschen was anderes. Das ist ja verrückt. Also du entstammst, also deine Familie ist recht wohlhabend. Und du finanzierst so dein Leben durch Blutplasmaspenden? Also ich sag mal, ich selber hingehen tue ich jetzt gar nicht mehr so oft, aber ich werbe doch einfach Leute. Gut, aber damit kommst du ja nicht dauerhaft über die Runden mit diesen also Spenden. Also doch, schon eigentlich. Also wenn man ein, zwei Leute monatisiert, dann hast du halt zum Beispiel damit schon mal 50 bis 100 Euro. Ach so. Ja, also das heißt das denn nur eine so eine Sache. Was vermutest du denn, was dein Vater so im Monat verdient? Das ist schwer zu sagen, weil das immer ganz, also das kann man nicht betiteln, weil es halt manchmal einfach mal eben eine Summe ist und davon muss man dann lange um die Runden kommen. Aber die verwöhnen dich offensichtlich dann auch nicht sehr, deine Eltern. Die stecken dir nicht viel zu. Nö, eigentlich nicht. Also nur wenn ich halt irgendwie mal sage, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also ganz dringend mal irgendwie ein paar neue Schuhe irgendwie brauche oder so, sag ich mal. Aber jetzt so für Diskotheken und so. Also, da habe ich schon eigentlich so mein eigenes Geld. Also kann man sagen, der Nikita wohnt, also lebt in einer relativ wohlhabenden Familie. Vater ist Immobilienmakler, verdient ganz, ganz gut, haben ein eigenes Haus. Mhm. Vater fährt sicher auch ein gutes Auto. Ach nö, eigentlich. Auch nicht? Nee, so ein Kennerauto, so ein Volvo, sag ich mal. Okay. Das nehme ich auch noch so einen Punkt. Okay. Weil wir nämlich kein Mercedes fahren und wir schmeißen kein Geld für irgendwelche Dinge hinaus, so, die einfach irgendwie total überteuert sind und keinen entsprechenden Nutzen. So, und dann führst du so ein relativ bescheidenes Leben. Und das gar nicht. Nö. Ich mach viel Party, auch halt in Clubs, sag ich mal, jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel. Okay, aber alles so im Rahmen, aber nicht im großen Luxusambiente, also schon alles so im Rahmen. Ja. So, was ist dein Plan? Was möchtest du gerne später mal werden? Ich möchte eigentlich Wirtschaft studieren und mich dann selbstständig machen. Ja, auch so Richtung Immobilien? Ach nee, eigentlich nicht. Also mir schwelgen da mehrere Ideen vor. Verstehe. Und die ich dann gerne mal umsetzen. Also die These war, und die können wir ja nur alle unterschreiben, dass man natürlich nicht wahnsinnig viel Kohle braucht, um zu sagen, ich lebe im Luxus. Mhm. Man kann auch mit wenig Geld sagen, ich fühle mich luxuriös lebend, ne, kann man sagen. Mhm. Und so würdest du es unterschreiben. Ja, genau. Also ich sag mal, bei mir geht das Geld eindeutig für die Klamotten drauf, also ganz eindeutig. Ja. Das ist das, wofür ich es halt rauspfeffe, wo es vielleicht andere Leute nicht verstehen können, die dann. Aber das ist dann das Geld, was du dir selbst irgendwie organisierst. Ja, das ist das Geld, was ich mir selbst organisiere durch, also die Sache mit dem Blutblasen, weil es ja halt nur eine Sache, sag ich mal, und vielleicht schießen Eltern ab und an irgendwie was hinzu, aber das ist jetzt nichts irgendwie außer aus dem Himmel gegriffen, sondern zum Beispiel jetzt wegen meiner Abiturzulassung zum Beispiel. Es ist halt einfach alles eine Sache der Attitüde. Also ich kenne Leute, die wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben als ich, beziehungsweise wir in unserer Familie und die leben einfach gut. Trotzdem. Nikita, dann grüße deine Liebste schön nochmal von mir und deine Mama. Ja, kann ich machen. Jetzt konnte ich über sie gar nicht so viel erzählen, wobei sie ja eigentlich mein größter Luxus ist. Naja, ich hab's schon verstanden. Wie alt ist denn die Süße? Sie ist 19, älter als ich. Geht ja, so haarscharf geht das ja noch. Ja. Wir waren gerade eigentlich schon am Einnicken, als euer Team da bei uns angerufen hat. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Ja, danke. Tschüss, auch. Tschüss Nikita, ciao. Claudia, 38, hallo Claudia. Ja, hallo. Claudia, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's? Ich habe ein Problem. Erzähl. Und zwar bin ich jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Aber nicht dauerhaft verheiratet, sondern wir waren nach 8 Jahren Ehe getrennt. Mhm. Ich hatte eine Affäre. Habt ihr Kinder? Ja. Wir haben eine gemeinsame Tochter, die wird jetzt 10. Die wird 10? Die kam dann gleich am Anfang. Ja, also das war ein Wunschkind. Nach 8 Jahren hattest du eine Affäre und ihr habt euch getrennt. Ja. Für dann nicht so lange. 1,5 Jahre. Anderthalb Jahre. Und dann bist du jetzt zurück zu deinem Mann. Mein Partner hat mich von jetzt auf nachher verlassen, das war meine große Liebe. Also dieser Affärenmann hat dich verlassen? Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Ich habe ein Jahr unter der Trennung gelitten. Hm? Mein Mann war immer für mich da. Ja. Und wir sind wieder zusammengekommen. Wieder zusammengekommen? Ja. Wir sind wieder eine Familie geworden. Ja. Leben auch heute wieder zusammen. Ja. So, und jetzt hat er sich wieder gemeldet. Und die ganzen Gefühle sind wieder aufgekommen. Also, diese Affäre, wegen dem du deinen Mann verlassen hast, wegen diesem Mann, den liebst du sehr. Ja. Große Liebe. Ja. Wo hast du den damals kennengelernt? Das war mein Chef. Ach, das war dein Chef. Das war dein Chef. Und der hat dich dann aber nach anderthalb Jahren verlassen. Warum hat er sich verlassen? Er hat gesagt, er muss verreisen für eine Woche geschäftlich. Ja. Und kam nicht mehr zurück. Wie kam nicht mehr zurück? Wo war er denn? In Berlin. Und kam nicht mehr aus Berlin zurück? Nein. Es kam immer nur SMS und immer nur SMS. Und es wird später und später und später. Hast du zu diesem Zeitpunkt denn bei dem noch gearbeitet? Nein. Nein. Schon lange vorher nicht mehr. Ja. Seit es publik geworden ist, dass wir beide zusammen sind. Also er hat sich aus dem Staub gemacht. Kann man so sagen. Hatte er eine andere, weißt du das? Ich weiß es nicht. Man könnte es vermuten. Ich habe es auch immer ständig vermutet, aber ich weiß es nicht. Ja, und dann hattet ihr eine Weile noch SMS-Kontakt oder telefonischen Kontakt? Ja. Was wurde da gesprochen? Was wurde da sich mitgeteilt? Es ging immer um unsere Liebe und unsere gemeinsame Zukunft. Und Er wollte sogar meine Kleine adoptieren, ja. Okay, aber er war ja weg und kam nicht mehr zurück. Wie hat er sich denn dazu geäußert, dass er nicht mehr zurückkam? Irgendwann hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Und die Gespräche kurz davor, wie hat er sich da geäußert? Es ging ihm finanziell sehr schlecht. Ich habe ihm sogar immer noch sein SMS-Konto aufgefüllt. Das heißt, ich habe ihm immer noch Telefonkarten zugeschickt, ja, per SMS. Aha. Dass er sich melden kann. Okay, aber nochmal, Claudia, ja, du hast mit dem Typ geredet. Der muss doch was gesagt haben über dich und eure Beziehung. Ja, er hat mich geliebt. Ja, aber es ging immer nur darum, dass er mich liebt und dass es schnell wie möglich zurückkommt und dass er in Schwierigkeiten ist. Und ich habe eben zu ihm gehalten, die ganze Also der Zeit. Der hat bis zum Schluss gesagt, dass er dich liebt, hat aber auch keine Kohle gehabt, hat deine SMS-Karten eingesteckt und hat sich dann irgendwann gar nicht mehr gemeldet. Genau. Hast du denn dann versucht, nochmal mit dem Kontakt aufzunehmen? Ja, da war die Nummer ausgeschaltet. Ach so. Verstehe. Eine unappetitliche Geschichte, finde ich. So, und jetzt hat er sich wieder gemeldet. Und jetzt bin ich wieder mit meinem Mann zusammen. Wir leben wieder zusammen. Wir sind wieder eine Familie. Das habe ich verstanden. Wann hat er sich gemeldet? Vor 4 Wochen. Wie hat er sich gemeldet? Per SMS. Was hat er geschrieben? Was stand da drin? Ich habe dich nicht vergessen. Ich liebe dich. Ich will dich wiedersehen. Wie hast du darauf reagiert? Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wie hast du darauf reagiert? Wie ich darauf reagiert habe. Ja, hast du ihn angerufen? Ich habe ihm geschrieben, ich denke auch noch an dich. Aha. Und habt ihr seitdem viel SMS geschickt? Am Anfang mehr, aber dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und da wurde es von meiner Seite weniger. Habt ihr telefoniert? Und unpersönlicher. Und was? Unpersönlicher? Ja. Ja. Und habt ihr in den letzten Wochen telefoniert? Ja. Auch? Ihr habt auch gesprochen schon miteinander wieder? Ja. Wie hat er dir denn erklärt, dass er sich nicht mehr gemeldet hat? Er will mir das erklären in meinem persönlichen Gespräch. Ach so, Laberababa, kann ich dazu nur sagen. Das könnte er dir auch ganz schnell am Telefon erklären. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal sehen will. Worauf möchte er jetzt hinaus, dass ihr euch wieder trefft? Genau. Ist er denn wieder in deiner Stadt, in deiner Gegend? Ja. Ach so, er könnte also ganz schnell sich mit dir treffen? Ja. Was weiß dein Mann davon? Ein Teil, ja. Also der weiß, dass... Ich habe mit meinem Mann darüber geredet, ja. Und was sagt er? Er hat große Angst. Ja. Das ist ja schon... Wieder verliert. Was empfindest du denn für deinen Mann? Ich liebe ihn. Aber mein Mann ist asexuell. Ihr habt keinen Sex mehr miteinander? Nein, seit 5 Jahren. Seit 12 Jahren nicht mehr? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. 12 Jahren, so lange kennt ihr euch ja gar nicht. Woran liegt das? Ich habe alles versucht, das geht nicht. Hat er das denn versucht mal zu erklären? Liegt es an dir oder hat er generell keine Lust mehr auf Sex? Er hat generell keine Lust. Wie alt ist er? Mein Mann ist 40. So ungewöhnlich, ne, für das Alter. Eben, das hat mein Arzt auch gesagt. War er, der Mann, denn schon mal beim Arzt? Nein, er will auch nicht hingehen. Lass uns mal über die Affäre weiterreden. so wie du mir den gerade beschrieben hast, ne, ist dieser Mann mir äußerst unsympathisch. Für mich nicht. Ja, ich will es dir erklären, als Außenstehender. Unsympathisch, weil er dich auch ziemlich mies behandelt hat. Er hat dich einfach sitzen. In der Beziehung nicht. Nein, nein, nur gut, aber es kam ja eine andere Zeit. Er hat dich einfach sitzen lassen. Ja. Er hat genommen und hat... Und ich saß voll in der Scheiße in der Zeit, in der er mich sitzen gelassen hat. Ich war getrennt von meinem Mann, ich hatte kein Geld. Ja. So, und du war hast total in der Scheiße. Und du hast ihm sogar noch Geld gegeben mit den SMS-Karten. So, deshalb sage ich, ist er mir so unsympathisch. Da meldet er sich eine ganze Weile nicht. Und dann kommt er wieder angewieselt und wirft dir dann Zuckerchen hin. Dann, wenn es mir wieder gut geht, ja. Jetzt geht es mir wieder gut. So, und wirft dir ein Zuckerchen hin. Ich denke auch noch immer an dich und du bist mir wichtig. Und irgend so ein Kram schreibt er dir. Und will dich jetzt wieder heiß machen. Ich habe irgendwie Angst, Domian. Und? Dass ich ihn ja alles verliere. Ja, ich lasse mich sagen. Und er ist nicht mehr manns genug, dir am Telefon zu erklären, wenn man das überhaupt erklären kann, warum er sich bei dir nicht mehr gemeldet hat. Das sind die Gründe, weswegen ich ihn unsympathisch finde. Das reicht mir schon völlig aus. Also Domian, irgendwie liebe ich ihn noch und ich denke noch an ihn. Ja. Aber ich weiß erstens nicht, ob die Gefühle heute noch wirklich sind oder ob es nicht nur Fantasie ist und Vergangenheit. Ich würde mal tippen, das ist Fantasie, Vergangenheit und du schaffst dir da eine Illusion. Ich vermisse das Sexuelle, klar. Ja, das Sexuelle. Ja, das Sexuelle ist halt... Aber ich will nicht nur mein ganzes Leben wegschmeißen für nichts. Ja. Ich weiß, was ich jetzt habe. Ich habe eine Familie, ich bin glücklich, mir geht's gut. Und wenn ich jetzt wieder alles wegschmeiße, das war's dann. Mein Mann würde es nicht nochmal mitmachen. Also das ist schon überhaupt eine ganz, ganz große Aktion und eine große Tat und eine große Geste, dass dein Mann das mitgemacht hat und dich wieder zurückgenommen hat. Das ist schon eine tolle Sache. Nur aufgrund der wenigen Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, könnte ich fast verwetten, dass dein Mann der bessere Mensch ist als der Affärenmann. Das ist der bessere Mensch. Ja, da bin ich mir sicher. Der hat das bessere Herz. Ja. Ja. Mit dem anderen bist du ein Spielball. Bei dem bist du ein Spielball, der ist unehrlich, der nutzt dich aus. Der bedient sich auch deiner Sehnsüchte, schamlos. Und schmeißt dich dann wieder weg, ja. Bitte? Und er schmeißt dich dann wieder weg. Und schmeißt dich dann wieder weg. Insofern ist die Antwort schon klar, die ich dir geben würde wollen. Ja. Bleib bei deinem Mann und kümmere dich darum, dass er sich um sich kümmert, dass er zum Arzt geht, dass er zum Urologen geht, dass er zu einem Therapeuten geht, was mit seiner Sexualität los ist, geht zu einem Eheberater, bringt eure Ehe in Gang. Aber lasst die Finger von diesem anderen Kerl. Du hast ja auch noch Verantwortung zu tragen, nicht nur für dich, sondern auch für dein 10-jähriges Kind. Eben. Und da macht mich wieder unglücklich. Ja. Und da geht's mir wieder jahrelang schlecht. Ich meine, du hast es ja jetzt schon intuitiv ganz gut gemacht, dass du ein bisschen auf Distanz gegangen bist und dich gar nicht so persönlich mehr geäußert hast, wie du mir gerade gesagt hast. Das ist ja richtig. Mach das weiter so. Ich vertraue ihm nicht mehr. So. Das ist doch der Satz. Du vertraust ihm nicht mehr. Dann hör auf. Dann hör doch auf damit. Dann mach einen Cut. Dann sag ihm, schick ihm eine SMS, schreib ihm, dass du nie wieder was mit ihm zu tun haben möchtest. Schluss aus. Punkt. Ohne Begründung. Keine Diskussion mehr. Und ich will auch kein Treffen mehr. Ja, auch kein Treffen mehr. Weil es würde nur alte Wunden aufreißen. So, du gibst dir ja selbst die Antworten, Claudia. Du hast ja recht. Aber dann zieh es auch durch und mach es. Du meinst, ich kann ihm einfach schreiben, es gibt kein Treffen mehr. Es gibt kein Treffen und keine... Es gibt kein Treffen, keine... Es gibt nichts mehr zu besprechen. So, keine Zukunft mehr für uns beide, Schluss. Es gibt nichts zu besprechen, ja, genau. Das ist der Wort. Das ist der Wortlaut, ja. Mhm. Okay. Also, Domian, danke, du hast mich darin bestärkt in das, was ich gedacht habe. Ich hoffe sehr, dass du es schaffst. Ich hoffe sehr und wünsche es dir von Herzen, Claudia. Weißt du, trotz allem, wie mein Mann sich verhält, ich liebe meinen Mann, ja. Mhm. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt, wie du von ihm und wie du über ihn gesprochen hast, ja. Ja. Also, toi, toi, toi, alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles Gute, Domian. Dankeschön, Claudia. Und kann ich auch noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ja? Tschüss, Claudia. Und klasse Sendung, ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen. Nicht morgen, übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema... Mein Gewissen frisst mich auf. Und demzufolge möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas zu verantworten haben, mit dem sie absolut nicht fertig werden. Das kann sein eine Straftat, ein Verrat, vielleicht eine Feigheit oder eine Fehlentscheidung. Oder habt ihr vielleicht unverschuldet etwas sehr Schlimmes verursacht und werdet deshalb von eurem Gewissen so sehr geplagt? Also das Thema übermorgen heißt, mein Gewissen frisst mich auf. Und ihr könnt euch ab heute, ab sofort schon per Mail dafür anmelden, domian@wdr.de. Heute offene Themennacht, aber morgen auch offene Themennacht. Und weiter geht es jetzt mit dem Marco. Und der ist 20. Hallo Marco. Hallo Domian. Ja, hallo Marco, du hörst mich. Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, das ist gut. Marco, was geht's denn? Ja, es geht um das Thema Leben voll auskosten. Leben voll auskosten? Ja. Das klingt ja immer gut. Ja, ist es auch soweit. Also, ja. Stehst du irgendwie vor der Frage, soll ich das Leben voll auskosten oder warum ist das dein Thema? Ja, ich stehe auch vor der Frage, soll ich das Leben voll auskosten? Also vor anderthalb Jahren ist mein Vater gestorben plötzlich. Mhm. Wahrscheinlich noch sehr jung, ne? Ja, 53 war er. Ja, ja. Und ich war dabei und habe das alles so miterlebt und da war dann so in meinem jungen Leben halt so ein Wendepunkt, dass ich sehe, es kann ganz schön schnell vorbei sein. Das ist schon verrückt, ne? Wenn man das mit 18, da warst du so 18, 19, war ich. 19, dass man ja, das da schon dann kapiert, ne? Aber du hast recht, das kann jeden treffen, ganz junge und eben auch sehr alte Leute. Ja, meinetwegen auch Verkehrsunfall oder sonst irgendwas, das weiß man ja nie und da habe ich irgendwie so einen Wendepunkt gehabt. An was ist, wenn ich fragen darf, dein Vater gestorben? An plötzlichen Herztod. Und du warst dabei? Ich war oben im Zimmer und habe mich fertig gemacht, weil ich feiern gehen wollte. Mhm. Und dann hat meine Mutter gerufen, da stimmt was nicht. Und dann bin ich runtergegangen. Und da war er zusammengebrochen? Dann, na, er saß auf dem Sessel und hat gezittert nur noch. Und dann war ich dabei und habe ihm in die Augen geschaut. Und 10 Sekunden später hat er aufgehört zu atmen. Und dann habe ich angefangen zu reanimieren. Mhm. Aber war nicht mehr möglich? Nee, also da kam dann auch direkt nach 5 Minuten oder so der Notarzt, das ging recht flott, ja, war nichts mehr drin halt. Das heißt, der Vater ist dann bei euch im Zimmer verstorben? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer verstorben. Hat er noch was gesagt, sagen können? Wie bitte? Hat er noch etwas sagen können zu dir oder zu euch? Nee, hat mich nur noch angeschaut, aber war ziemlich angsterfüllt. Mhm. So, jetzt hast du das Leben voll ausnutzen. Ja. Erklär mal ein bisschen. Ja, seitdem habe ich Angst, dass mir sowas auch passieren kann. Das ist ganz klar, weil ich das so richtig miterlebt habe. Mhm. Und ich versuche einfach, mein Leben in vollen Zügen auszukosten. Egal, ob irgendwie abends, tagsüber Spaß haben, mit Freunden feiern ist, mit meiner Freundin. Mhm. Schulisch habe ich irgendwie das Beste gegeben. Es war dann nicht mehr so gut, nachdem mein Vater gestorben ist. Abitur hat dann nicht so ganz so toll geklappt mehr. Aber hat geklappt. Hat geklappt, ja. Mhm. Es hätte besser sein können, ja. Und jetzt Studienplatz und einfach, das ist auch was mir wieder ziemlich Sorge bereitet. Jetzt, Studienplatzbewerbung für das Wintersemester im Oktober. Mhm. Für was bewirbst du dich denn? Oh, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht Pädagogik. Ja. Oder. Also wenn ich es recht verstehe, hat dieser plötzliche Tod deines Vaters bei dir sowas aktiviert, dass du in vollen Zügen das Leben leben möchtest. Ja, es sind auch so Sachen, dass ich mir überlege, eigentlich habe ich Lust, mich zu tätowieren manchmal. Und dann denke ich, ja, das sieht aber vielleicht doof aus, wenn ich 50 bin. Und dann frage ich mich, ja, vielleicht werde ich ja gar nicht 50. Also da würde ich dann auch sagen, wenn du jetzt Bock hast, dich tätowieren zu lassen, dann lass dich tätowieren. Wenn es dann irgendwann mal dir nicht mehr so gefällt, ist auch egal. Wenn du jetzt richtig Spaß drin hast, dann mach es. Aber ich glaube, das Leben mit vollen Zügen genießen heißt ja nicht nur Spaß haben, ne? Nee, natürlich. Das sollte es nicht heißen, finde ich. Natürlich, ich komme ja auch so weit, also nicht so weit, ich komme allem nach, was ich machen muss, was ich zu tun habe. Mhm. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Dann war das für deine Mutter ja auch ein unfassbarer Schock vor anderthalb Jahren. Ja, weil meine Mutter ist es noch extremer. Meine Mutter hat ihre Eltern Anfang 20, Mitte 20 verloren. Ah ja. Und stehst du deiner Mutter jetzt sehr bei? Machst du viel mit ihr? Kümmerst dich um sie? Ja, es ist so, dass ich irgendwie so ein bisschen die Rolle vom Mann im Haus übernommen habe. Ja, du wohnst auch noch bei deiner Mutter. Ich wohne jetzt noch zu Hause, aber im Oktober geht's raus. Ja. Ist das okay für deine Mutter, wenn du dann ausziehst? Ja, sie sagt, das ist okay, aber ich glaube, das ist ziemlich belastet. Wie weit wirst du denn wegziehen? Weißt du noch nicht, wohin du dann gehen wirst? Ja, ich komme aus Baden-Württemberg und ich möchte auch bleiben eigentlich. Ach so, also in der Gegend dann. Ja, das ist relativ erreichbar noch. Erklär mir mal, warum du mich angerufen hast. Weil, ich habe Angst, was verpassen zu können. Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Also, ja. Verstehe. In Sachen Studium, in Sachen Leben voll auskosten und einfach jetzt das machen, worauf ich Spaß habe. Ja. Weißt du, Marco, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn man mal, und das bleibt gar nicht aus, dass man mal und immer wieder mal falsche Entscheidungen trifft. Ich finde es wichtig, dass man Entscheidungen trifft. Das Allerschlimmste, ich glaube, was passieren kann, ist, dass man sich einfach so gehen lässt. Wenn du dich mal für etwas entschieden hast und du merkst, das ist der falsche Weg, dann hast du eine Erfahrung gemacht und eine Erfahrung ist sehr wichtig. Und dann daraus wirst du lernen. Also du musst handeln, du musst einfach handeln und Dinge tun, die du für richtig hältst jetzt. Und ich glaube, mehr kannst du nicht machen dann. Ja, das stimmt schon soweit, nur ich habe eben Angst, dass ich das falsch treffe und dann, ja. Oder dass ich jetzt zu viel mache oder alles Mögliche halt abends irgendwie die Feierei und so. Das ist halt, ja. Ja, gut. Das ist jetzt eine Frage, dass du natürlich sollst es nicht exzessiv machen. Weil es geht, wie gesagt, es geht ja nicht nur ums Feiern, aber du sollst deinen Spaß haben. Und zum Stichwort Studium, wenn du dich jetzt entscheidest für Pädagogik, du bist erst 20 Jahre alt und merkst vielleicht nach einem Jahr, das ist es nicht, dann war es das nicht. Dann kannst du dich mit 21 auch nochmal umentscheiden für ein anderes Studium. Das finde ich komplett legitim. Ich weiß, dass man heute oft sagt, nein, das geht nicht, habe ich ein Jahr verloren und so. Quatsch, das ist nicht verloren. Das sind genau meine Gedanken. Nein, das ist nicht verloren, glaub's mir. Das ist ein Jahr wertvolle Erfahrung, dann weißt du, dass das nicht dein Weg ist und du wirst in dem Jahr was Neues herauskriegen für dich. Ich würde da gar nicht mehr so viel Gedanken drüber machen. Ich habe die Sorge, dass du jetzt so viel drüber nachdenkst, dass du da völlig erstarrst und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und was du machen sollst. Geh einfach rein in das Leben und mach es. Wenn du Spaß hast auszugehen, geh aus. Wenn du dich interessierst für Pädagogik, okay, dann melde dich an für Pädagogik und fang erstmal an mit dem Studium. Ja, das ist auch so, wie du gerade gesagt hast, das ist dann so, dass ich dann ab und zu gar nicht mehr weiß, was ich will. Also es gibt so Momente halt, wo ich... Ja, kann ich verstehen. Mein komplettes Handeln hinterfrage, mein komplettes Handeln Alltag, mein komplettes Handeln, was ich, meine Zukunft, wie ich die gestalten möchte in Sachen Studium, ja. Ja, ich glaube, das Allerschlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man irgendwann zurückblickt und sagt, ich habe die Zeit vertrödelt, ich habe nicht das Beste aus meiner Zeit gemacht. Ja, vor dem habe ich Angst. Ja. Also, ich würde das jetzt gar nicht mal so, mich da so überspannen. Geh das Schrittchen für Schrittchen, geh Schritt für Schritt vor. Guck dir in deinem Privatleben an, wenn du Lust hast, Dinge zu tun. Wenn du dich tätowieren lassen willst, lass dich tätowieren. Geh jeden Einzelnen. Das ist ein banales Beispiel. Ja, aber das ist ein wichtiges Beispiel. Das zeigt mir auch so, wie du denkst. Wenn du sagst, ja, dann bin ich vielleicht mit 50, dann schäme ich mich für das Tattoo. Ist doch egal. Jetzt, es geht um jetzt. Es geht darum, dass du jetzt gut und fundiert lebst, sag ich mal. Für dich rundherum fundiert. Dass du dich deiner Mutter gegenüber ordentlich verhältst, dass du auch zukunftsorientierst lebst, das heißt, dass du ein Studium angehst, aber natürlich auch, dass du Spaß hast und dein Leben lebst und dass du auch feiern gehen kannst und all so Sachen. Ja. Ist sehr schwer, da so allgemein drüber zu sprechen, aber ich verstehe, was du meinst und ich kann auch verstehen, dass einem das, wenn man sowas erlebt hat, wenn der Vater quasi vor deinen Augen gestorben ist, mit 18, mit 19, dass das schon einen lang anhaltenden Schock hinterlässt. Und dass einem das klar wird, wie endlich alles ist. Ja, das war eben der ausschlaggebende Punkt, wo bei mir das ganze Denken so in die Richtung erst angefangen hat. Geh mal ganz, ganz konzentriert voran und entscheide dich für Sachen. Auch mit dem Hintergrundwissen, da werden einige Fehlentscheidungen bei sein, aber das gehört zum Leben dazu. Man kann nicht immer nur richtig entscheiden. Wer wäre man dann? Man ist ja kein Gott. Ne? Ja, klar, es wirkt auch im Umfeld aber oft so, dass es erwartet wird. Ach ja, ja, aber da muss man sich auch mit Selbstbewusstsein drüber hinwegsetzen. Ja. Wirklich, also man kann aus Fehlern nur lernen, immer wieder. Es ist eine platte Weisheit, aber das ist ein platter Spruch, aber es ist eine Weisheit, das stimmt wirklich. Man kann daraus lernen. So, mein Lieber. Okay. Jetzt bewirb du dich mal für Pädagogik. Mit welchem Ziel eigentlich? Würdest du gern Lehrer werden oder möchtest du? Ja, Lehrer. Lehrer. Also Grundschullehrer oder sowas. Realschule. Realschule, ja, ist doch gut. Ja. Ja. Und lass dir das Tattoo jetzt machen, diese Woche. Ja. Wo soll's hin? Leiste. In die Leiste. Ja, ist doch sexy, ist doch gut. Was sagt die Freundin? Ja, gut. Und was soll es für ein Motiv sein? Hast du schon entschieden? Das weiß ich noch nicht genau. Ein Blitz oder sowas. Ja. Ja, also. Klein, ist auffällig. Ah, siehst du. Guck mal, da machst du dir Gedanken drüber. Wie wahnsinnig. Ja. Da machst du wirst dir ein kleines Tattoo in die Leiste rein machen lassen. Und dann machst du dir Gedanken darüber, wie das mal mit 50 sein wird. Das ist vollkommen egal, sag ich dir. Vollkommen egal. Okay. Marco, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Ich würde mich auch über ein Autogramm freuen. Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss, Marco. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Und schon geht es weiter mit der Martina. Martina ist 56. Hallo, Martina. Hallo, Domian. Hallo, Martina. Ich grüße dich. Ja, und was geht's bei dir? Ja, was gibt es jetzt bei mir? Ich habe zwei Probleme. Und zwar hat mich mein Bruder in, ich würde mal im Alter sagen, von 6, 7, 8, mit mir geprobt. Mit dir? Ein Sexualleben. Wie alt war dein Bruder damals? Der war damals 13. 13, du warst 6, 7 Jahre alt und der hat mit dir das Sexualleben... Geübt. Was heißt geübt? Ja, was man so als Mann und Frau übt. Also er hatte Geschlechtsverkehr? Ja. Und es ist auch zur Penetration gekommen? Das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt das Thema, was für mich am allerwichtigsten ist. Mein Bruder ist am Sonntag mit Streukrebs verstorben. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Nun sind seitdem ja sehr, sehr, sehr, sehr viele Jahre vergangen. Ist das damals einmal oder über einen längeren Zeitraum passiert? Schon öfter. Öfter, und ja. Er hat das damals, das war für dich damals schlimm, dass er das gemacht hat. Ja, ich muss dazu sagen, es hat in den ganzen Jahren bei mir geschlummert. Es waren nicht nur so Doktorspielchen, wie man das als Kind schon mal so macht. Das war schon schlimmer. Ja, es hat bei mir in den ganzen Jahren geschlummert. Hast du je mit jemandem mal darüber gesprochen? Nein, absolut, das war irgendwo... Also mit euren Eltern hast du nicht drüber gesprochen? Im Gottes Willen. Mit deinen, ich weiß nicht, ob du verheiratet warst oder bist? Nein, damals war ich ja Kind. Naja, ich meine später. Hast du dann mit deinen späteren Partnern darüber gesprochen? Nein. Bin ich jetzt der Erste, dem du das erzählst? Nein, ich der Erste, weil einer Freundin ist das genauso passiert. Ja. Und die erzählte mir das. Ach so. Und da war das irgendwo präsent für mich. Wie war denn in all diesen Jahrzehnten dann dein Verhältnis zu deinem älteren Bruder? Schlecht. Schlecht? Ja, klar. Was heißt schlecht? War es überhaupt kein Verhältnis oder habt ihr euch oft gestritten? Ach so, wie man das so aus der Not heraus macht. Wie oft habt ihr euch im Jahr gesehen? Ach, ich habe meinen Bruder zum 15. Geburtstag eingeladen. Da war er das erste Mal bei mir. Ach, das erste Mal nach Jahrzehnten? Ja, ich wohne in Köln und stamme eigentlich von Trier. Ja. Und der Bruder wohnt wo? Wohnt auch in Trier. Auch in Trier, also das ist ja keine große Entfernung, Trier und Köln. Nein. Habt ihr euch auch nie zum Geburtstag oder Weihnachten mal angerufen? Ja, zum Geburtstag ja, aber sonst nichts. Sonst nicht? Nein. Und da hast du ihn zu deinem 50. Geburtstag eingeladen? Ja. Nach Jahrzehnten des Nichtsehens? Richtig. Ist er gekommen? Ja. Und wie war das dann? Ich kann dir keine Antwort drauf geben. Das war dadurch, dass viele, viele Gäste waren, war das irgendwo... Ach so, ist das untergegangen? Ja. Ist er allein gekommen oder mit Partnerin? Nein, mit meinem anderen Bruder. Ach so. Mit dem hast du besseren Kontakt? Super Kontakt. Ja. Und hatten die beiden Männer Kontakt auch miteinander oft? Ich glaube, nicht sehr oft. Alles ganz locker. Ganz locker. Ganz locker. Mhm. Nun sind ja schon wieder 6 Jahre vergangen seit deinem 50. Geburtstag. Wie ist denn da jetzt in den letzten Jahren der Kontakt? Wie hat es denn da stattgefunden? Was habt ihr? Ja, er hatte in der Zwischenzeit seinen 60. hat mich nicht eingeladen. Nicht eingeladen? Nein. Mhm. Also er wusste wahrscheinlich, warum er mich nicht einlädt. Wegen dieser Sache, die immer noch... Vermute ich mal. Das heißt, er hat auch Scham und Gewissens... Ja. Ein bisschen, was er damals mit dir gemacht hat. Vermute ich mal. Mhm. Lass mich noch einmal zurückgehen in diese Zeit, als du Kind warst und er dich... Ich glaube, dann kann ich auch dieses harte Wort der Vergewaltigung benutzen. Darfst du auch ruhig. Ja. Das heißt, du musst doch da... in großer Not und Angst und Ekel gewesen sein. Ekel auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch Angst, Angst vor ihm, wenn du irgendwas sagen würdest, deinen Eltern oder jemand anderem? Ja, richtig, der Druck war da. Hat er dir gedroht auch? Das weiß ich nicht, war ich noch zu klein. Ja. Das weiß ich nicht. Ja. Der Druck war zu, weiß ich nicht. Aber so. Der Druck war da. Jetzt. Und dann hat es ja geschlummert. Ja. All die vielen Jahre. All die vielen Jahre. Mal vergessen. Muss ich wohl dazu sagen, ein Teil der Familie ist bei der Kripo. Und meine Schwägerin, nicht die Schwägerin, sondern eine andere Schwägerin ist bei der Kripo. Ja. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, nicht, dass es der Bruder war. Ich habe nur gesagt, ich habe das und das Problem. Ja. Kann das sein, dass es so viele Jahre geschlummert hat? Du sagst, das ist fast normal, dass das so ist. Das glaube ich auch. Das habe ich hier auch schon so oft gehört, dass Menschen in deinem Alter oder vielleicht sogar noch älter, dass die das eben ihr ganzes Leben lang mit sich herumtragen oder dass es geschlummert hat und dass es dann ausbricht. Eben. Das halte ich auch für absolut denkbar. Jetzt ist am Sonntag der Bruder gestorben. Was empfindest du über den Tod deines Bruders? Fast gar nichts. Vor welchem Problem stehst du jetzt? Das Problem ist, wie soll ich mich seiner Familie verhalten? Wer hat dich denn benachrichtigt? Ein anderer Bruder. Hat er noch eine Frau? Ja. Der verstorbene Bruder, meine ich, ja. Ja. Die Frau hatte ich nicht benachrichtigt. Nein. Hältst du es für möglich, dass also seine Familie, seine Frau, hat er auch Kinder? Ja, Töchter. Dass also diese Familie, dieser Familienzweig dich überhaupt nicht benachrichtigt, hältst du das für möglich? Doch, die jüngste Tochter hat mal kurz mit mir gesprochen, als es dem Papa nicht gut ging. Achso, also es kann sein, dass da noch jetzt eine Karte kommt oder ein Anruf oder dergleichen. Das könnte noch sein. Eine Karte auf jeden Fall. Mhm. Ja. Was wäre ein für dich adäquates Mittel, dass du, ich finde, es geht nicht um die Familie, es geht nur um dich, dass du dich für dich ehrlich verhältst. Was wäre für dich ein ehrliches Verhalten? Ja, das ist meine Frage, die ich von dir haben wollte. Dieser Bruder hat dir zeitlebens auf jeden Fall nichts bedeutet, um es mal neutral auszudrücken. Ja, richtig. Im Gegenteil sogar... er hat mir wehgetan. Hat dir wehgetan und er hat letztendlich dein ganzes Leben überschattet mit dem, was er getan hat. Auf jeden Fall. So kann man es sagen. Ja. Das heißt, du bist natürlich fehl am Platz bei der Beerdigung, finde ich. Ich würde sowieso nicht dahin gehen. Ich kann doch nicht. Nein. Ich darf nicht dorthin gehen. Wenn ich jetzt diese Schritte, die in meinem Leben er begleitet, gebetet hat, darf ich nicht hingehen. Mhm. Es wäre... Dann, ja. Es wäre gelogen. Es wäre gelogen, ja. Ja. Und ich glaube, dann wäre auch alles andere gelogen. Selbst eine Trauerkarte wäre gelogen. Also müsstest du, wäre es eigentlich, glaube ich, korrekt, wenn du gar nichts machen würdest. Auch wenn ich eine Anzeige bekommen würde, dürfte ich nicht drauf reagieren. Ja, ich glaube, wichtig ist jetzt noch, was für eine Beziehung oder was für eine Einstellung und Meinung du über seine Frau hast. Sie hat ihm immer die Stange gehalten, darf sie ja auch ruhig als Ehefrau. Mhm. Und das war immer so platonisch. Platonisch? Ja, also gar nichts. Gar nichts? Mhm. Ja, gar nichts. Aber eben hast du mit dieser Frau auch Jahrzehnte keinen Kontakt gehabt? Nur immer über ihn, dass wir uns zum Geburtstag angerufen haben. Ja, aber persönlich auch gar nicht? Nein, nein. Im Prinzip ist es für dich eine fremde Frau? Ja. Ja. Die dir im Prinzip auch überhaupt gar nichts bedeutet, weil sie ein fremder Mensch ist. Ja. So kann man es sagen, ne? Ja. Dann würde ich gar nichts machen, Martina. Dann würde ich überhaupt gar nichts machen. Mhm. Was, das wäre nur ein Heucheln. Ja, ein verlogenes, konventionelles Verhalten, da jetzt eine Trauerkarte hinzuschicken. Du trauerst ja nicht. Also es wäre vielleicht noch etwas anderes gewesen, wenn du einen guten Kontakt zu seiner Frau gehabt hättest, wenn das vielleicht sogar ein enger Kontakt gewesen wäre. Dann würde ich sagen, tu es für die Frau. Das ist für die Frau angenehm, wenn du dein Mitleid bekundest. Mhm. Aber in dem Fall, wo das auch eine eigentlich neutrale oder fremde Person ist, würde ich mich komplett zurückhalten. Mhm. Und was hältst du denn davon? Jetzt wird ja irgendwann die Beerdigung stattfinden. Mhm. Und dann wird ja auch über mich gesprochen, mhm, weil wir sind 5 Kinder. Ja. Ja, und? Dann wird über dich gesprochen, ja. Dann wird man sich wundern, warum du nicht da bist. Nein, das ist ein anderes Thema, aber dass ich dann nicht meine Karte schicke, so meine ich das jetzt. Das ist dann auch egal. Ja. Ja, finde ich schon. Du hast völlig recht gesagt, das ist alles Heuchelei. Mhm. Dann, wenn die anderen alle auch nicht wissen, um was es da geht, das ist dann auch völlig egal. Ist ja unser Thema, ne? Ja, absolut. Es ist euer Thema und es ist dein Thema. Und es geht darum, dass du dich für dich klar und aufrichtig verhältst. Mhm. Und ich glaube, das ist die richtige Verhaltensweise. Ich würde das auch so machen an deiner Stelle. Mhm. Mhm. Und die anderen Geschwister werden ja fragen, warum kommt denn da nichts? Was ist denn dann? Ich wundere mich ja, dass du mit deinem anderen Bruder darüber noch nie gesprochen hast, mit dem du eigentlich guten Kontakt hast. Spricht man mit einem Bruder darüber? Das ist sehr unangenehm für eine Frau. Verstehe. Oder damals Mädchen. Heute könntest du es aber. Du bist eine selbstbewusste erwachsene Frau, du hast einen guten Kontakt zu dem anderen Bruder und dann wird er dich verstehen. So steht er vor einem Rätsel, warum du dich so verhältst. Der Bruder, wo du gerade sagtest, wo ich ein gutes Verhältnis habe, dem seine Frau ist ja bei der Kripo. Mhm. Und mit der habe ich auch darüber gesprochen. Ja, sag, hör mal, wie kommt das, dass das so lange geschlummert hat? Sagte, das kann ein Gespräch sein, das kann ein Film sein. Es gibt viele Möglichkeiten und auf einmal ist das da. Mhm. Also wenn dir an der Meinung deines noch lebenden Bruder gelegen ist und wenn du sagst, das ist eigentlich ein gutes Verhältnis, finde ich, es ist nicht zu spät, jetzt darüber zu sprechen und dich zu erklären. Ja, dann heißt es aber, jetzt ist er tot und jetzt packt sie aus, so nach dem Motto. Nein, das finde ich nicht. Es geht ja auch um eine Erklärung, warum du nicht zur Beerdigung gehst. Und du kannst es, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Bruder hast, kannst du auch das erklären, dass du so lange Jahre dich auch geschämt hast, darüber zu sprechen. Und jetzt ist halt etwas sehr Existenzielles passiert. Er ist verstorben. Und es ist ja auch ein Vertrauensbeweis für deinen Bruder, für deinen lebenden Bruder, dass du ihm das erzählst. Das könnte ja sogar euer Verhältnis noch verfestigen, finde ich. Mhm. Dürfte ich nachher noch Unterstützung haben von eurem Haus? Sehr gerne, Martina. Dann würdest du jetzt gleich von meiner Psychologin, der Simone, nochmal angerufen. Ja, gerne. ich habe dir so meine persönliche Meinung ja gesagt und dann kannst du ja mal, das, du entscheidest ja für dich eh alles, so wie du es vorhast. Ja, aber hast. Es ist toll. Liebe Martina, dann wünsche ich dir alles Gute und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Tschüss. Ciao, Domian. Und hier ist Fritz. Fritz ist 47. Hallo, Fritz. Grüß dich, Domian. Fritz, um was geht's? Ich würde gerne wissen, was du auf deinem Teleprompter zum Beispiel stehen hast. Ich habe keinen Teleprompter. Ich habe einen Computer, da steht nur Fritz 47. Mehr steht hier nicht. Mehr steht da nicht. Nein, nicht. Ich würde dir gerne die Kamera aufhalten, aber ich versichere es dir, es steht nicht mehr da, ich weiß nichts. Also meine Frau hat mir am Wochenende gesagt, sie weiß nicht, ob sie ihren momentanen Freund mit mich betrügt oder ob sie mich mit ihrem Freund betrügt, sozusagen. Das verstehe ich nicht. Also deine Frau hat einen Freund im Moment. Meine Frau hat einen Freund im Moment, genau. Ja, ist schon lange? Seit sechs Wochen? Wie gesagt. Ja. Erst seit sechs Wochen? Seit sechs Wochen, ja. Und seit wann hat sie es dir gebeichtet? Irgendwann in den letzten zwei Wochen. Ja. Ich bin irgendwie in der Zwischenzeit ausgezogen, weil wir anderweitig Diskrepanzen hatten, die auch damit zu tun hatten irgendwo. Wir sind einfach nicht mehr miteinander klargekommen. Und wir hatten in der Zwischenzeit wiederholten Sex und sie hat mir irgendwann gesagt, ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt meinem Freund sagen soll. Jetzt verstehe ich deinen Satz von Anfang. Das heißt, du hast mit deiner Frau, obwohl sie einen Freund hat, wieder mal geschlafen. Genau. Und jetzt verstehe ich den Satz. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit sechs Jahren und wir sind seit 13 Jahren zusammen. Seit sechs Jahren und seit 13 Jahren zusammen. Hm. Genau. Warum hat deine Frau, du hast gerade eine Andeutung gemacht, warum hat deine Frau einen Freund? Sie ist irgendwie unzufrieden, warum? Weil wir seit mehr als zwei Jahren kein Sexualleben hatten oder kaum Sexualleben haben. Liegt das an dir? Ich habe einiges probiert in der Richtung, ich habe mich untersuchen lassen und so weiter. Meine Frau hat einen ziemlichen Hang zum Alkohol und ich habe damit irgendwie ein ziemliches Problem gehabt. Ach so, also sie ist Alkoholikerin? Ja, genau. Wie schwer betroffen? 2 bis 3 Flaschen Wein am Tag. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und das hat dich, auf Deutsch gesagt, abgeturnt? Hattest du keinen Bock mehr, mit ihr zu schlafen? Das hat mich zum Teil abgeturnt. Weil das die ganze Situation irgendwie erschwert hat oder die Lebensumstände generell. Aber natürlich, das verstehe ich vollkommen. Und du hast dich auch noch, du sagst gerade, du warst beim Arzt auch noch untersuchen lassen, ob du... Ich habe meine Testosteronwerte prüfen lassen und so weiter. Mhm. Ich habe irgendwann mal zwischendurch mit meiner Psyche Probleme gehabt, habe irgendwie depressiver genommen und so weiter, abgesetzt, aber der Arzt hat mir gesagt, das hat nur irgendwie marginale Einfluss auf das Ganze und habe das dann abgesetzt, aber ich habe auch keine Lust gehabt, mit ihr zu schlafen. Das verstehe ich. Sie hat sich irgendwo in diesem Alkohol-Ding ergeben. Sie ist nach wie vor, sie trinkt nach wie vor. Sie trinkt noch mehr, jetzt seitdem ich ausgezogen bin. Willst du sie überhaupt zurückhaben? Das ist das Doofe irgendwie. Seitdem ich ausgezogen bin, weiß ich, was ich für sie empfinde. Was empfindest du denn für sie? Ich liebe sie. Liebe? Ja. Trotz der Belastung durch den Alkohol? Trotz der Belastung durch den Alkohol, ja. Weil das hat ja nichts damit zu tun, ob man jemanden ein Gefühl hat. Nein, natürlich nicht. Aber es kann natürlich sehr viele Gefühle kaputt machen, wenn man über Jahre beobachtet, wie jemand sich wiederum durch den Alkohol kaputt macht. Ja. Vor allem sagt sie mir, dass ich... Also meine Frau ist sehr eloquent und die kann mir das, ich höre die Musik im Hintergrund, meine Frau kann mir das suggerieren, dass ich sozusagen mehr oder weniger mitschuld bin drin daran, weil ich sie nicht so sehe, wie sie ist irgendwie. Das ist natürlich perfide, ne, wenn sie das macht, wenn sie dir eine Mitschuld an ihrem Alkoholismus gibt. Das ist nicht diskutabel, das ist schlimm, wenn sie das macht. Ja. Ist ihr denn klar, nennt sie sich selbst eine Alkoholikerin? Nein. Nein. Das heißt, da ist noch ein weiter Weg bis zur Selbsthilfe. Also sie hat schon irgendwie ärztliche Hilfe versucht, aber für sie ist das irgendwie eine andere Art von Krankheit. Sie nennt sich nicht Alkoholikerin. Ja. Wie äußert sie sich denn? Will sie denn wieder zu dir zurück? Das kann ich im Moment nicht sagen, weiß ich nicht. Kann ich nicht feststellen. Jetzt habe ich eine schwierige Situation, weil die Sendung in 30 Sekunden vorbei ist, Fritz. Ich möchte dich aber jetzt nicht im Dunkeln stehen lassen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir und wir rufen nochmal zurück bei dir. Alles klar. Ja, bis gleich. Tschüss. Alles klar. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik war Thomas Widdig. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Und übermorgen heißt unser Thema Mein Gewissen zerfrisst mich. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.